Ja, wenn das Feuer jetzt noch klappen würde, dann würde ich die Melone hier mal anmachen. Ja, so ist das hier. Wie gesagt, also Small Town Movement kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist einfach der absolute Shit hier in Wermelskirchen und auch Umgebung. Ja, was soll ich noch sagen, ne? Ich hoffe, ihr gebt euch dieses Mixtape, weil wir haben da wirklich Energie und Kraft reingesteckt, so, und das ist ja schon, den ganzen Rauch hier, das ist ja schon, ja, was will man machen, so ist das Leben, ne? Und ja, ich sag einfach mal so, ich glaube, ich hab Bock, einfach mal eine Runde zu rocken hier, Alter.